»Was ist mit Superoper?« sagte Canavan. »Der könnte sich in dem Haus doch mal nach einem Testament oder Adressbuch oder so umsehen.« »Gute Idee, daran habe ich noch gar nicht gedacht«, sagte Zane. »Wer ist Superoper?« fragte ich. »Andy Pelly«, sagte Zane, »ist im Ruhestand, besser gesagt im Unruhestand. Ab und zu hilft er bei uns aus.« »Gründungsmitglied vom Club 1042«, sagte Canavan und kicherte dümmlich, was ihm einen missbilligenden Blick von Zane eintrug. »Was ist das schon wieder?« »Das sind Cops, die nicht genau wissen, wann für sie Schicht im Schacht ist«, sagte Zane. »Mit seiner Erfahrung leistet er aber nach wie vor gute Polizeiarbeit. Außerdem kennt er einen der örtlichen Richter persönlich, sind Angelbrüder. Er könnte uns auch einen Durchsuchungsbeschluss besorgen, von wegen Gefahr im Verzug oder so.« »Das heißt, ich darf jetzt nicht in das Haus und selber...« »Oh nein, auf gar keinen Fall«, sagte Zane. »Falls er sich dazu bereit erklärt, ist das Pellys Job. Aber danke für das Angebot. Und auch dafür, dass Sie die Geier abgewehrt haben. Die haben die alte Dame zwar übel zugerichtet, aber es hätte schlimmer kommen können. Tut mir nur leid, dass Ihnen die Sache einen Ferientag ruiniert.« »Shit happens«, hat Konfuzius oder so mal gesagt. Canavan blickte mich eher verwirrt an, aber Zane lachte. »Und fragen Sie Mr. Ito mal, ob der Näheres über Mrs. Bells Familie weiß.« »Mach ich.« Ich beobachtete, wie sie in den Streifenwagen stiegen und winkte dann, bis sie hinter der Kurve verschwunden waren. Danach ging ich nach Hause zurück. Auf dem Weg dachte ich an Ted, unseren verlorenen Sohn, der an diesem Tag selber über 40 Jahre alt gewesen wäre und wohl schon die ersten grauen Haare bekäme. Und an Ellie Bell, die so gute Haferplätzchen backte und mir im Vertrauen gesagt hatte, ich weiß, dass sie nicht da sind, nur manchmal sind sie eben doch da. Ich dachte an den Zwillingsbuggy in der dunklen Garage neben dem Chevy Cruze mit den Reifen ohne jeglichen Schnickschnack. Ich dachte daran, wie ich die Jungs ermahnt hatte, artig zu sein, obwohl der Kinderwagen doch leer war. Das Leben war nicht fair. Das betraf die Bell-Zwillinge, das betraf meinen Sohn, das betraf meine zweimalige Ehefrau. Die Welt ist voller Klapperschlangen. Manchmal tritt man auf sie, und doch beißen sie nicht zu. Und manchmal steigt man über sie hinweg, und sie beißen trotzdem zu. Zu Hause überfiel mich plötzlich ein regelrechter Heißhunger. Ich schlug 4 Eier in die Pfanne und machte mir noch einen Toasty. Donna hätte das als lebensbejahenden Impuls interpretiert, so als spuckte ich dem Tod damit ins Gesicht. Aber vielleicht hatte ich auch nur ganz ordinären Hunger. Der Morgen war anstrengend gewesen und insbesondere die Verteidigung der Leiche gegen die gierigen Aasfresser dürfte einiges an Kalorien verbrannt haben. Mir ging ihr zerhacktes Gesicht nicht aus dem Kopf, trotzdem aß ich alles auf und behielt es sogar bei mir. Der Tag blieb von den Temperaturen her angenehm und wurde nicht wie sonst unerträglich heiß. Heiß wie Hunderotze, wie Mr. Ito gern sagte. Deshalb beschloss ich, es noch einmal mit einem Spaziergang zu versuchen, allerdings nicht zur Schranke, was bedeutet hätte, dass ich wieder an Ellies Sterbeort vorbei musste. Stattdessen ging ich über Gregs privaten Plankenweg zum Strand, dessen erster Abschnitt so dicht von Palmetto-Palmen und Gestrüpp zugewachsen war, dass der Eindruck eines grünen Tunnels entstand. Die Waschbären wussten die natürliche Deckung offenbar zu schätzen, jedenfalls musste ich aufpassen, dass ich nicht auf ihre Hinterlassenschaften trat. Am Ende des Plankenwegs stand ein Aussichtspavillon, hinter dem die Palmen zurücktraten und sich ein Uferstreifen mit Strandhafer und Sauergräsern erstreckte. Das Geräusch der sanften Wellen war beruhigend. Über mir in der kühlen Golfbrise segelten Möwen und Seeschwalben und wer weiß was sonst noch.